OO auch beginnt und bin dann da so in verschiedenen, meistens habe ich dann irgendwo im Internet nach interessanten Worten gesucht. Das Internet ist ja ein wunderbarer Ort, um sich so Assoziationen für irgendwas zu holen, weil das eben auch allen möglichen Quatsch ausspuckt die ganze Zeit. Ja, gut. Also Worte, mit, die mit N-O-O beginnen, da kommt man natürlich auf alles Mögliche. Ja, und das eben angesprochene Stück Nemora hören wir jetzt. Danach ein kleiner Ausflug in die Einflüsse des Dub-Reggae im Interview mit John Eckhart. Und danach dieses Stück, das auch gerade angesprochen wurde in dem Gespräch mit von John Eckhart, Aeol. erstmal finde ich es super, dass du danach fragst, denn das wird häufig so ein bisschen übergangen in dem, was ich bisher so an Besprechungen und Rundfunkbeiträgen und so weiter hatte. Ist aber auch okay, denn ich habe das tatsächlich noch so hinten dran gestellt als so ein bisschen in Anführungsstrichen provozieren, also provozieren ist das falsche Wort, aber ich wollte gerne, dass jetzt jemand, der so völlig aus dem neuen Musikblickwinkel zu dem Projekt kommt, auch wirklich nochmal ein Gefühl kriegt, dass ich aus allen möglichen Quellen meine Inspiration beziehe und dass das für mich kein neues Musikprojekt ist. Das ist es einfach auch nicht. Da geht es um andere Dinge. Und ich bin schon seit Kindesbein Musikjunkie und muss immer im Laufe der Jahre wälzt sich dann so meine Musikhörgewohnheiten und meine ganze Library, das wälzt sich immer so um, erneuert sich selber. Das sind viele Sachen, die einen Einfluss haben. Und ich fand jetzt DAB ein gutes Beispiel eigentlich für jemanden, der so aus der neuen Musikecke zu dem Projekt kommt, der mich vielleicht auch kennt über diese Arbeit, um den auch ein bisschen zu überraschen und vielleicht aus seinen gewohnten Bezugsgrößen so ein bisschen herauszulocken, hatte ich eben das Gefühl, dass nach diesem ersten Text, der so eher ein bisschen die Gedanken sammelt, der zweite eher so technisch erklärend, noch einer kommen könnte, der nochmal auf was verweist, was vielleicht eher überraschend ist. Und da habe ich eben den Dub rausgepickt. Ich hätte vielleicht auch traditionelle afrikanische Musik, ist auch so ein Ding, was mich bis heute fesselt und wo ich mich sehr gerne mit beschäftige. Hätte man da auch nochmal drauf eingehen können. Nur ich fand das jetzt ein gutes Beispiel eben, wo ich das Gefühl hatte, da steckt das meiste Potenzial darin, auch Leute zu überraschen oder in eine ganz andere Ecke zu holen mit ihren Ohren. Denn ich möchte das nicht, dass das Projekt einfach in eine Schublade kommt. Und ich kenne das Problem eben auch von anderen Projekten von mir, die Leute... Es gibt eigentlich zwei Szenarien. Für Improvisationsleute ist das dann neue Musik und für neue Musikleute ist es Improvisation. Und das zweite Szenario ist dann vielleicht eben, dass die Leute es genau die neue Musikleute als neue Musik hören und die Improvisationsmusik als Improvisation. Das sind die beiden Möglichkeiten eigentlich. Ich möchte aber eigentlich experimenteller Musiker von heute, ich möchte gerne darüber ein bisschen hinaus und was Eigenes. Und ja, DAB ist nun mal eine Musik, die mich schon immer interessiert hat und ich finde eben auch durch meine Arbeit als E-Bassist ist das dann auch interessanter geworden, denn das ist eben Sound System Culture, das ist eine Musik, die sich auf dem Phänomen von tiefen Frequenzen überhaupt erst bilden konnte. Die ganze Kultur, es ist eine Musikkultur, die für den ganzen Globus eigentlich heute wichtig ist und auch eine Art zu arbeiten mit den Spuren am Mischpult statt mit einem Instrument. Da gibt es viele kleine Bezugspunkte zu der Art, wie ich an diesem Projekt gearbeitet habe. Der Bass, das Mehrspurverfahren und eben auch die feinen Übergänge. Beim Dub ist es ja nun auch so, dass zum Beispiel Information zu vermitteln in Form eines Songs, das wird ja aufgegeben zugunsten von einer Art Verräumlichung von der Songstruktur. Die wird eigentlich verräumlicht und auch dekonstruiert und verweist eigentlich eher auf einen Song, den es mal gab. Das ist ja eben der Unterschied zwischen Dub, einer Dub-Version, ganz einfach erklärt, zwischen einer Dub-Version von einem Reggae-Song und dem Reggae-Song selbst. Und dann hast du vielleicht einen Reggae-Hit und dann, wenn du dann anfängst mal zu recherchieren, da gibt es dann vielleicht bei manchen von denen dann hunderte von Dub-Versions. Und dieses sogenannte Versioning, das finde ich eben auch interessant, dass eben das Moment der Autorenschaft, das kreative Moment, dass das nicht zwangsläufig darum gehen muss, das Rad neu zu erfinden. Es geht auch nicht darum, nur eine Formel zu reproduzieren, sondern es ist eben ein interessanter Zwischenort zwischen beidem. Und damit kann ich eine ganze Menge anfangen. Ja, das waren die letzten 5 Minuten von Aeol. Gerade, also Aeol ist ein längerer Track von 15 Minuten 45 Sekunden. Und die letzten 5 Minuten von Aeol sind eben die vorher in dem Interview angesprochenen Field Recordings, die Aufnahmen aus dem Inneren des Kontrabasses, der ohne bespielt zu werden in einem Wald stand und durch den kräftigen Wind resonierten die Saiten und gab es denn das, was gerade zu hören war. Das ist die letzte Aufnahme, die heute zu hören ist in der Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik bei FSK 93,0. Alle jeweils am dritten Freitag im Monat von 22 bis 0 Uhr. Die letzte halbe Stunde geht weiter mit noch einem Thema, das mir wichtig war anzusprechen in dem Interview mit John Eckhart. Vorher noch ein paar ganz banale Informationen. Es gibt als einfach einmal die Möglichkeit, dann den Tonträger auf USB-Stick zu kaufen. Am einfachsten ist es über die Webseite von John Eckhart. John Eckhart zusammengeschrieben mit dt@schluss.de. Auf die Webseite gehen und dann das Weitere findet sich dort ganz einfach. Oder noch auch einfach ist es, auf die Klingding-Seite zu gehen. Die Seite, in der kurz, aber prägnant informiert wird über die verschiedenen Sendungen und wo auch die Sendung, die letzten Sendungen fast vollständig von den letzten 3 Jahren nachzuhören sind als MP3-Podcast. Und da ich gerade bei MP3 bin, es gibt noch die andere Möglichkeit, die eben nur die Musik einem zu einem bringt. Das ist das Herunterladen der Forest Tracks über Bandcamp. Das Einfachste ist eben auch über die Webseite von John Eckhart zu gehen. Da ist dann unten der Link zu der jeweiligen Bandcamp-Seite, wo dann diese Tracks zu kaufen sind. Ich weiß nicht, ob man sie komplett kaufen muss oder ob man auch einzelne kaufen kann. Das hatte ich jetzt nicht ausrecherchiert. Zum Schluss eben noch das Thema, auf das ich ihn angesprochen habe, und zwar eine existenzielle Welle. Ich zitiere mal aus dem Text, der auch mit auf der Webseite zu finden ist, von John Eckhart, wo er darüber spricht. Ich zitiere: Das Musikmachen, diese Verbindung von meinem Instrument und mir, wird zum Vehikel, um an Punkte zu gelangen, die empfindlich auf kleinste Schwankungen reagieren. Eine existenzielle Schwelle, auf der ein Wald wächst. Ich kenne ihn, aber er ist an keinem Tag gleich. Er zieht mich an, aber ich spüre auch, dass ich ihn nie ganz durchdringen kann und dass mir etwas an ihm für immer fremd bleiben wird. Soweit das Zitat und jetzt das Statement von John Eckhart in dem Interview. Das muss ich dir ja als Improvisationsmusiker nicht erklären, aber natürlich geht es darum, ein bisschen das den eigenen Intellekt und die eigenen Vorlieben und Abneigungen und so weiter ein bisschen auszutricksen und eben auch versuchen, den Moment auszunutzen, bevor das sozusagen, Englisch sagt man Kick-in, bevor sich das einschaltet, das darüber nachdenken. Also ich habe beim Spielen schon auch das Gefühl eines Erfolgserlebnisses, wenn ich in einen Zustand gerate, in dem diese Dinge eben in dem sich zwei Aspekte gegenseitig bedingen. Das einerseits was tun, ich fange an, mein Instrument zu spielen, auf der anderen Seite das Beobachten und darauf reagieren. Und das versuche ich eben in einer Art und Weise, in der ich, weiß nicht, wie ich es anders erklären soll, in der ich nicht darüber nachdenke, sondern eigentlich eher mit den Ohren reagiere. Ja, das ist eigentlich ist es was Profanes, aber wenn man viel Musik macht und hohe Ansprüche auch hat, weil man vielleicht sehr viel kennt und auch vielleicht an einem neuen Soloalbum arbeitet und möchte das in eine bestimmte Richtung bringen, dann ist das schon auch eine Strategie, die ich mir da so überlegt habe, wie ich eben in diesen Zustand hineingerate und indem ich so eine Art Flow entwickeln kann, der mich so ein bisschen aus dem Nachdenken und aus dem Bewerten herausbringt und eher in so eine Art kontemplativen Fluss, würde ich das nennen. Das ist nicht meditativ, aber kontemplativ. Das hat was damit zu tun, dass man sein ganzes Wesen und seine Energien, die einem zur Verfügung stehen, auch in die Beobachtung von irgendetwas investiert. Und ich finde eben, das habe ich an anderer Stelle ja auch versucht, in Worte zu fassen, das faszinierend und es wird mir auch nicht langweilig, mich damit zu befassen, dass man im Beobachten eigentlich sowohl leer als auch ganz da sein kann. Das heißt, leer in dem Sinne, man ist wirklich okkupiert damit, Beispiel Kamera im Wald zu schauen, was um einen herum sich befindet, was vor sich geht. Und ich erlebe das häufig auch als so eine Art, ja, euphorischen Zustand eigentlich, wenn das gelingt. Und so versuche ich das, weiß nicht, das mit vier Bassisten um. Jetzt kam ich leider wieder an die falsche Taste, aber es geht gleich weiter. Ich glaube, ich finde den Punkt gleich wieder ganz gut. Und so versuche ich das auch auf dem Instrument eigentlich, so eine Art Euphorie in diesem wunderbaren Instrument, im Spiel, Instrumentenspiel dann auch zu erleben. Aber gleichzeitig, um mal bei dem Beispiel mit der Fotografie zu bleiben, durch diese Ausschnitte, die man dann wählt und durch das Drücken des Auslösers und vielleicht auch der Aufnahmetaste beim Aufnehmen, setzt man ja da auch wieder Rahmen und trifft Entscheidungen. Und ich versuche das miteinander so ein bisschen in so eine Art Oszillation zu bringen, dass sich das gegenseitig bedingt. Das Beobachten, etwas entscheiden, wieder beobachten, was daraus hervorgeht. Und das muss eben mit der Lehre zwar beginnen, das heißt, ich fange eigentlich nicht mit einer Entscheidung an, sondern mit dem Zuhören, aber dann muss es dann auch wirklich so eine Art Fahrt aufnehmen, wenn es gelingen soll. Und dann spielen tatsächlich auch viele Gedanken und vielleicht Zweifel oder Überlegungen, könnte es so sein oder anders, dann nicht mehr so eine Rolle. Dann kann man auch einfach wirklich abgehen in dem Klang auch. Das ist was mich sehr interessiert. Das vielleicht auch so ein Moment von Versenkung im Spiel. Das hat eigentlich so was Todesähnliches. So stelle ich mir das eigentlich vor. So was verschwinden wollen eigentlich in dem, was man da tut. Finde ich eigentlich ein sehr aufregendes Moment. Und die Fotografie ist vielleicht auch deswegen auch wichtig geworden in den letzten Jahren, weil da ist nun mal die Aktion verglichen mit dem Spiel von so einem widerborstigen Instrument wie dem Kontrabass, ist die Aktion ja noch kleiner. Da geht es ja eigentlich nur um sich irgendwo hinbewegen und auf den Auslöser drücken, jetzt mal vereinfacht gesagt. Da tritt natürlich nochmal dieses Wahrnehmende nochmal mehr in den Mittelpunkt und das paarte sich dann auch ganz wunderbar hier mit diesem Projekt, weswegen dann auch die Fotografie ein Teil sein sollte. Ja. Ja, soweit die Interviewausschnitte von John Eckhardt und die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Ich warte jetzt gleich zu dem angekündigten zweiten Tonträger kommen, Stereo Trumpet, eingespielt von Lionel Kaplan, Trompete, Kaplan, Trompete am rechten Kanal und Birgit Ulhern, Trompete, Radio, Speaker, Objects am linken Kanal. Und jetzt schon der Hinweis, ja, nee, hören wir erstmal rein. Es hören wir das ersten Track, der auch der kürzeste ist. I did I. Thank you. Die Musiker von Stereo Trumpet sind, wie schon gesagt, Leonel Kaplan, ein Trompetenspieler aus Argentinien, der seit den Anfang der 2000er Jahre Teil der internationalen Improvisationsmusikszene ist und auch schon einige Tourneen durch Europa und USA gemacht hat. Er hat anfangs mit dem damaligen noch Perkussionisten Diego Cermi zusammengearbeitet und hatte ein Trio mit dem Bassklarinettisten und Altoflötisten Wade Matthews und ebenso mit dem Trompeter, der in Berlin lebt, Axel Dörner, und hat Touren durch auch in Argentinien und Südamerika zum Teil vor Publikum gemacht und vor Zuhörerinnen, die noch nie zuvor improvisierte Musik gehört haben. Weiter hat er zusammengearbeitet mit Musikern wie Le Quan Nin, Michel Doneda, Bob Rainey und Greg Kelly und auch mit dem Trompeter Nate Woolley aus New York und der Cellistin Audrey Chen. Es gibt einige Aufnahmen, einige CDs, unter anderem mit John Butcher, Christoph Kurzmann, Eden Carrasco, Javier Charles und eine Solo-CD, die den Titel Trumpet trägt, von 2013 herausgekommen bei Another Timbre. Zuletzt war Leonel Kaplan zu hören in Hamburg beim Blurred Edges Festival im Mai 2012 im Rahmen der Konzerte, die von Stark Bewölkt und von H7 Club veranstaltet wurden im Westwerk. Und mit Stark Bewölkt ist auch sehr eng verbunden Birgit Ulher. Sie ist nämlich eine der Organisatorinnen, die als Quartett sowohl auftreten als auch organisieren. Eine Konzertreihe, die fast jeden Monat stattfindet, momentan in der Hörbar, und hat auch schon eine längere Organisationsgeschichte. Zwischen 1993 und 2003 organisierte sie alljährlich das Festival für improvisierte Musik Real Music Meeting in Hamburg. Das hat dann durch die Kulturpolitik des damaligen Schill-Senats ein jähes Ende genommen. Inzwischen gibt es das Stark Bewölkt Quartett, ein musikalisch zusammenarbeitendes Quartett mit Gregory Büttner, Michael Meyerhoff, Birgit Ulher und mir, Heiner Metzger. Und wir organisieren eben auch Konzerte und veranstalten die Stark Bewölkt Konzertreihe. Birgit Ulher ist eigentlich jedes Jahr ziemlich weltweit unterwegs. Ich glaube, ihre nächste Tournee oder Konzert Reise wird sie nach Mexiko führen. Sonst war sie in Südamerika, in Amerika, also Nordamerika, und unter anderem auch in Israel mit Ofer Beime gespielt und anderen, Ariel Schibolet. Und die Liste der Musiker und Musikerinnen, mit denen sie zusammen gespielt hat, ist ziemlich lang. Am besten ist es, auch wieder über die Klingling-Sendung auf ihre Webseite zu gehen, um dann mehr über sie zu erfahren. Unter anderem auch über die 27 CDs, die sie, soweit ich das richtig gezählt habe, bislang schon rausgebracht hat. Die CD Stereo Trumpet ist bei Relativ Pitch Records erschienen. Ein Label, das mir zuvor nicht begegnet ist, aber das sehr eigentlich ziemlich aktiv ist und auch sehr interessante Releases, auch relativ zahlreich herausbringt. Mehr aus dem Bereich, Grenzbereich freie Improvisation, Free Jazz, aber auch sehr mehr in Richtung freie Improvisation, also offene Improvisation mit erweiterten Extended Spieltechniken. Und erweiterte Spieltechniken ist, glaube ich, das auch eins der verbindenden Merkmale der Techniken der beiden Musikerinnen auf dieser CD, wobei Leonel Kaplan keine Präparation, keine zusätzlichen Objekte dazu nimmt, das unterscheidet sie wiederum. Es gibt aber auch in Bezug auf die vorher gehörte, das vorher gehörte Forest-Projekt, eine Verbindung, finde ich, im Zusammenhang mit dem Umgang mit Zeit, wobei natürlich die jeweils anderen Instrumente einen entscheidenden Unterschied machen und die auch die individuellen Spielhaltungen oder auch Entscheidungen. Hören wir gerade ja vielleicht auch das Verbindende der beiden Trompeten, dass sie aus Metall sind, bisschen banal der Zusammenhang, um auf den nächsten Track zu kommen oder Track-Titel, der heißt Late Metal und der ist ein bisschen länger, 9 Minuten. Thank you.